Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 10 Minuten ungefähr unter uns hier im Radio bei 1 Live und dann kommt auch das Fernsehen dazu. Wir haben heute eine Themennacht, ein festes Thema und das Thema heißt Am helllichten Tag. Ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse oder Ereignisse sprechen, ja, die ihr am helllichten Tag miterlebt habt oder ja, die ihr vielleicht also am eigenen Leib miterlebt habt oder die ihr bezeugen könnt, die ihr gesehen habt. Also beispielsweise eine Gewalttat, einen spektakulären Überfall, einen Einbruch, vielleicht öffentlicher Sex, vielleicht irgendwelche außergewöhnlichen Erscheinungen, eine UFO-Erscheinung oder was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns ab sofort kostenfrei oder Mail domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Felix und ist 22. Hallo Felix. Ja, hallo Domian. Am helllichten Tag. Genau. Was hast du erlebt am helllichten Tag oder gesehen? Ich war auf der Love Parade 2010. Oh. Warst genau, du ja. Warst du mittendrin? Ich war mittendrin schon nur dabei, genau. Beschreib mal, was du erlebt hast und wie du es erlebt hast. Also ich war mit meinen Freunden direkt da, wo es passiert ist. Und wenn ich darüber rede, dann werde ich auch immer direkt nervös. Deswegen ist mir das ein bisschen unangenehm. Mhm. Also ich kann da schlecht drüber reden, das ist das Problem. Mhm. Aber du hast ja angerufen und... ja klar, ich wollte mit dir drüber reden. Ich wollte auch, dass das Leute nochmal hören und dass sie daran erinnert werden, weil es angeblich jetzt wieder eine Love Parade gibt. Ja, wo denn? In Berlin, die heißt natürlich dann anders, aber das sagt natürlich auch die Bild-Zeitung. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt also stimmt. Wo soll die stattfinden? In Berlin wieder. In Berlin, ach so. Das habe ich auch noch nicht gehört. Habe ich jetzt heute im Internet gelesen, also... Mhm. Du warst an den Punkten, wo es dann eskaliert ist? Genau, ja, in dem Brennpunkt auch. Ich lag auf Leuten drauf, Leute lagen auf mir drauf. Warst du selbst auch verletzt? Ich war verletzt in den Beinen, leider zum Glück nur. Ja. Und ja, sonst ist uns weiter nichts passiert, auch meine Freunde nicht, aber ich wusste auch nicht, wo die sind, weil es total... Ja. Also es gab ein Funkloch und keine Ahnung. War dir in dem Moment klar, dass das eine große Katastrophe ist? Nee, auf keinen Fall. Also ich dachte, in dem Moment, wo ich dann eingequetscht war, vielleicht schon. Wie stark warst du eingequetscht? Also sehr stark. Unter mir lagen bestimmt 2 Reihen Leute, also weil die Leute ja irgendwann umgefallen sind mit Dominosteinen. Mhm. 2 Reihen Leute? Denke ich mal, ja. Und die unter mir sind wahrscheinlich gestorben. Und das ist ein krasses Erlebnis mit 22. Und hast du Schreie gehört? Schreie, ich habe selber geschrien und Schreie gehört natürlich auch. Wie hast du dich wieder befreit? Mit Ruhe. Das ist erstaunlich, dass man dann, wie erklärst du dir das, dass du da... Das war ein Notfallplan vom Gehirn, keine Ahnung, ich bin ruhig geblieben. Die meisten reagieren ja panisch. Ja, die panisch, ich habe mich selber beruhigt, ich habe gesagt, es geht irgendwann, hört das auf. Mhm. Und dann hat sich dann nach ein paar Minuten dann auch aufgelöst. Vielleicht war es eine halbe Stunde. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Ich dachte ja auch, jetzt die letzte Stunde hat geschlagen. So ernst hast du gedacht, dass es eventuell zu Ende sein könnte? Ich hatte schon mit meinem Leben abgeschlossen, ja. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Man liegt da, man spürt, dass ganz viele Menschen unter einem liegen. Ja, unter einem und es lagen Leute auf mir. Und es lagen Leute auf dir und es trampelten wahrscheinlich irgendwelche Leute über dich. Oh. Nee, das ging gar nicht mehr. Also die Leute standen hinterher so eng, dass man gar nicht mehr laufen konnte. Also man war so eingequetscht und eingefercht. Da war kein Zentimeter mehr Platz nach vorne oder nach hinten. Wie lange hast du so da gelegen? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, vielleicht waren es 10 Minuten, ich weiß es nicht. Ja, ich habe auch dahinter gar nicht mehr drüber nachgedacht. Das Recht hat man natürlich kein Zeitgefühl. Das kann man gar nicht im Nachhinein sagen. Nee, und was ich mir jetzt, weiß ich nicht, ich habe im Internet auch viele Videos davon geguckt, wo es auch viele Ersthelfer gab. In dem Moment wollte ich einfach nur danach weg, als die Barrikaden dann geöffnet wurden. Wie hast du instinktiv weggelaufen. Mhm. Wie hast du es denn geschafft, dich dann daraus zu befreien, aus diesem... Also die Masse hat sich von alleine dann aufgelöst, also so kam es mir vor. Dass da irgendwas freigemacht wurde, dass die Leute wegrennen konnten. Und? Ja, und übrig geblieben sind dann nur noch die Verletzten und Toten. Und du bist dann auch... Ich bin weggelaufen, ich habe auch nichts mehr gesehen. Was ist dann passiert? Wohin bist du gelaufen? Ich bin so einen Hügel hochgelaufen, erstmal weg von dem Unfallort. Ja. Oder ein Unfall war es ja nicht. Ein Unglücksort. Ein Unglück, ja, ein geplantes Unglück. Ja. Ich stelle mir das gerade vor, man hat sich dann daraus befreit. Man hat in der Sekunde, in den Sekunden Todesängste gehabt. Und dann rennt man weg. Während man rennt, schreit man, weint man? Ich war froh. Hast du geschwiegen, während du gerannt bist? Ja, ich bin nicht um mein Leben gerannt, weil ich wusste schon, also ich hatte immer Todesangst, als ich da eingequetscht war. Als ich weggelaufen bin, hatte ich keine Angst mehr, sondern da war nur noch, da war ich froh. Ich habe mir auch gar nicht über andere irgendwelche Gedanken gemacht, dass da Leute gestorben sind. Das wusste ich erst 10 Minuten später, als mir meine Mutter eine SMS geschrieben hat. Wie weit hast du dich denn dann von dem ganzen Gelände überhaupt entfernt? Ich bin dann erstmal hoch auf das eigentliche Partygelände gegangen. Ja, und dann? Dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe mir was zu trinken gesucht. Also es war irgendwie... Wie war die Stimmung da oben auf dem Partygelände? Ich glaube, die war noch gut. Die war noch gut, die haben gar nicht kapiert, was da unten für eine Katastrophe war. Nee, die haben das auch absichtlich gemacht, damit nicht noch mehr Panik entsteht. Wie lange bist du denn überhaupt noch auf der Love Parade geblieben nach diesem... Als ich dann wusste, dass es Tote gab, habe ich natürlich auch geweint. Und war total irgendwie fertig, weil ich wusste auch nicht, wo meine Freunde sind. Die konnte ich nicht erreichen. Und bin dann eigentlich so schnell, wie es geht, irgendwie... Ich wollte ja aus der Stadt, von dem Gelände raus, aber in der Stadt war es genauso voll. Woher wusstest du denn so schnell, dass es Tote gab? Durch meine Mutter, die hat das im Fernsehen gesehen und hat mir dann eine SMS geschrieben. Also die SMS kam noch durch. Und danach ist das Netz dann auch zusammengebrochen. Du sagst, alle deine Freunde sind auch heil davon gekommen. Ja, also alle. Ich glaube, die haben gar keine Schrammen. Ja. Also keine körperlichen Schrammen. Die seelischen Schrammen, die sind viel schlimmer. Woher kommst du? Ich komme aus Warstein, also im NRW. NRW. Ja. Bist du denn an dem Abend dann überhaupt, ist es dir gelungen, an dem Abend noch nach Hause zu kommen? An dem Abend bin ich noch nach Hause gekommen, das ja. Das ging dann, weil ja alles irgendwie überfüllt war und gesperrt und zu. Ich erinnere mich an den Abend. Ja, es war alles überfüllt, aber ich bin dann erst bei Freunden in Duisburg untergekommen. Und wurde dann später noch von einem anderen Freund aus meiner Heimat dann abgeholt. Mit dem Auto dann. Nun ist ja schon eine ganze Menge Zeit wieder vergangen. Wie präsent ist dir dieses Ereignis noch? Also ich denke nicht jeden Tag dran, aber das ist in mir. Und das geht irgendwie nicht mehr weg. Ja. Ich habe auch Probleme seitdem, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß es nicht. Posttraumatische Belastungssyndrom kenne ich. Ja. Das daran liegt. Kann ja natürlich sein. Du warst nie in Behandlung irgendwo. Nicht deswegen. Nee. Wäre ja vielleicht nicht schlecht gewesen oder vielleicht jetzt auch noch, dass du dich mal... Ja, ich bin in Behandlung, aber nicht deswegen. Aber das könnte man vielleicht mit da einbauen noch. Ja, weil das vielleicht auch. Klar, man könnte es ja, du kannst es da ja mal thematisieren. Ja, vielleicht macht das ja, hat das mich ja kaputt gemacht, psychisch. Ja. Nur ich weiß es nicht. Und dann wird es auch, ja weiß ich nicht, dann sagt man Depression oder andere Krankheiten. Die sind vielleicht daraus entstanden oder haben es verschlimmert. Kann sein, dass es ausgelöst wurde. Das ist alles möglich. Ja, das kann auch sein. Würde ich gerne mal noch meinem Psychologen zur Beurteilung vielleicht geben, Felix. Magst du mit ihm noch mal ein paar Worte sprechen? Ja, das würde ich gerne machen. Ja. Kannst du mit ihm ja auch beraten, wie du das vielleicht noch mal thematisieren könntest bei deinem Psychologen und so weiter? Ja, gerne. Gut, Felix, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und es hat ja auch eine gewisse Überwindung gekostet, wenn du sagst, ich spreche da nicht gerne drüber. Ja, was heißt, ich spreche nicht gerne darüber, ich kann nicht darüber sprechen. Du kannst nicht darüber sprechen, ja klar, ne? Ich verstehe schon. Ja. Ja, aber es geht ja wohl anscheinend doch. Ja, ja, ich glaube ja auch, dass es gut ist, wenn man so etwas nicht verarbeitet hat, dass man sich damit auseinandersetzt und auch darüber spricht, behutsam natürlich, vorsichtig. Ja, klar. In der Hoffnung, dass man es dann überwindet. Genau. Mein Lieber. Okay. Du legst bitte auf und wirst von Henning, das ist heute Nacht hier mein Psychologe, angerufen. Alles klar. Alles Gute, Felix. Okay, danke. Bis dann, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir warten noch ein paar Sekunden, bis das Fernsehen kommt, machen ein bisschen Musik und... Ah, nee, wir machen keine Musik. Ich sehe, hier läuft schon der Vorspann im WDR-Fernsehen. Und dann sind wir alle wieder zusammen, wie sich das hier nachts gehört, zu unserem Thema. Ihr könnt ja anrufen tun unter 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de zu unserem Thema heute Nacht. Und das heißt am helllichten Tag. Das Thema heute Nacht heißt am helllichten Tag. So, ein paar Sekunden noch und da ist das Fernsehen. Die Fernsehzuschauer, ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen verspätet, bitten das zu entschuldigen, haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen und ich finde es schön, dass ihr da seid und hoffe, dass ihr auch unseren neuen Hintergrund jetzt schön findet, vielleicht noch schöner findet als das Blau. Wir sind wieder zurück zu unserer alten Farbe gegangen, die ich eigentlich sehr schön finde und auch sehr warm finde für eine solche Sendung und bin mal gespannt auf eure Reaktionen. So, wir haben ein festes Thema heute Nacht und das Thema heißt am helllichten Tag. Ich möchte sehr gerne mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse oder Ereignisse sprechen, die am helllichten Tag passiert sind und die ihr miterlebt habt oder vielleicht wart ihr Zeugen dieser Ereignisse, beispielsweise eine Gewalttat, ein Überfall, eine Katastrophe, ein Unglück, ein Einbruch oder vielleicht auch öffentlicher Sex. Oder ich habe gestern gesagt, vielleicht hat jemand von euch ja auch am helllichten Tag ein UFO oder irgendetwas sehr Ungewöhnliches erlebt oder gesehen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, die übliche Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder mailt uns, domian@wdr.de. So, jetzt bin ich verbunden mit der Petra. Und Petra ist 45. Hallo Petra? Hallo. Ja, du hörst mich. Ja, ich höre dich. Das ist prima. Du hast zu unserem Thema angerufen. Ja, es geht darum, dass ich gesehen habe, wie mein Nachbar seine Frau umgebracht hat. Ach du lieber Gott. Wann hast du das gesehen? Also das ist circa ein Jahr her. Mhm. Der Nachbar hat seine Frau umgebracht. Ja. Wie? Erzähl mal, wie, was hast du gesehen konkret? Also es war so, ich ging eigentlich nur ins Flur und fragte noch meine Tochter, ob sie Fernsehen laufen hat, weil ich eine Frau habe schreien hören. Mhm. Und auch, dass sie dann geschrien hat, dann hau doch ab. Und in dem Augenblick, ich weiß nicht warum, wusste ich, da ist irgendwas Schlimmes. Wo hast du das gehört? Aus dem Haus oder vom Innenhof? Aus dem Haus, ja. Nein, aus dem Haus. Aus dem Haus, ja. Ja, und dann bin ich sofort zum Fenster. Und das ist 5 Meter nur, die beiden Eingänge voneinander entfernt. Mhm. Und sie war auch schon bis zum Gartentor, weil sie eben flüchten wollte. Und ja, dann hat er sie genommen und hat auf den Oberkörper total auf sie eingewirkt. Ja, und dann hat er auf einmal die in die Wohnung gezerrt und es war Totenstille. Und dann habe ich natürlich sofort die Polizei gerufen. Und die dann zu mir kamen, haben die mir schon gesagt, dass sie schon tot war, wo sie in die Wohnung kam. Ja, das heißt, der Täter hat in der Tat diese Frau da im Vorgarten, das, was du gesehen hast, der hat sie dreimal zugestochen. Hat sie da schon getötet und sie dann reingeschleppt in die Wohnung. Ja. Ja, dreimal. Und sie war sofort tot? Ja. Kanntest aber du? Das, nee, richtig nicht. Nicht richtig? Mhm. Nee, die waren vor einem halben Jahr erst da hingezogen. Und ja, man hat auch zu dem Paar keine Kontakte gehabt. Mhm. Die waren nun noch nicht lange da, aber man guckt sich ja so Nachbarn an und hat einen ersten Eindruck. Was war denn dein erster Eindruck von denen gewesen, als die dahergezogen sind? Ja, es war sehr seltsam. Und zwar, sie hatten einen Schäferhund. Mhm. Und der Mann, also muss ich sagen, meine Tochter, obwohl die 16 Jahre alt war, die hatte Angst vor ihm. Mhm. Ja. Und so, ja, wie soll ich sagen, ich verurteile nie Menschen. Aber es war dir ein schlechtes Gefühl, hattest du. Ja, ja, ja. Und du warst dann. Entweder hat er den Hund vergöttert. Oder hat ihn geschlagen. Mhm. Lass uns nochmal auf diese Straftat, auf diesen Mord zurückkommen. Weißt du den Hintergrund? Den weiß ich jetzt, ja. Den weiß ich jetzt, weil die Gerichtsverhandlung war. Und ich Hauptzeuge war, weil er behauptet hat, er wäre nach Hause gekommen und die Frau hätte tot in der Küche gelegen. Ach, also warst du eine ganz wichtige Zeugin? Ja. Warst du die einzige Zeugin, die das gesehen hat, dass die Frau rausgelaufen ist? Ja. Zu was ist der Mann verurteilt worden? Zu 8 Jahren. Zu 8 Jahren. Wegen? Wegen Totschlags. Mhm. Weil sie waren beide im Methadon-Programm. Mhm. Was wir aber, oder ich auch nicht wusste, muss ich sagen, ist ja auch egal. Und er hatte aber an diesem Tag 50 Diazepam und eine Flasche Kräuterlikör intus. Mhm. Das heißt, und das Methadon noch. Es gab dann wahrscheinlich mildernde Umstände wegen dieser Drogen und Medikamente. Richtig. Mhm. Ja. Das heißt, dieser Mann hat es abgestritten zunächst, dass er die Frau umgebracht hat. Er hat gesagt, die lag tot in der Wohnung. Ja. Und das Dubiose war auch noch, das habe ich aber eben alles erst im Nachhinein erfahren, wo die reinkam, die ganze Küche war sauber und die Frau war ausgeblutet. Der hat noch die Küche geputzt. Mhm. Ach so, als die Polizei reinkam, war das schon alles sauber. Ja. Das heißt, so zugedröhnt kann er nicht gewesen sein. Nee. Nachdem du warst ja dann eine ungeheure, wie ich schon sagte, eine ungeheure wichtige Zeugin. Hat er denn danach gestanden? Ja, ich denke, es blieb ihm gar nichts anderes übrig. Also richtig gestanden hat er nicht, nein. Hat er bis zum Schluss nicht? Nein. Wie war das für dich? Du warst im Gerichtssaal und hast diesen Menschen, du hast ihn gesehen, du hast ihm vielleicht nicht direkt gegenübergestanden, aber du hast ihn gesehen. Das war ein Mörder. Hat einen Menschen umgebracht. Wie war das für dich? Ich hatte fürchterliche Angst. Hm. Ich muss aber sagen, ich hatte psychologische Hilfe vom Gericht aus, die auch neben mir sitzen durfte. Und meine Schwester auch. Nun haben ja viele Zeugen haben Angst vor Gericht auszusagen, weil sie Angst vor dem Täter auch haben und Angst vor der Zukunft, dass es irgendwann mal eine Racheaktion geben könnte. Gibt es solche Gedanken bei dir? Das weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja, dann ist es auch gut so. Ich glaube nicht, dass er in die Kleinstadt hier zurückkommt. Mhm. So etwas Gravierendes hast du wahrscheinlich auch noch nie in deinem Leben erlebt. Nein. Mhm. Und es war eben so schlimm, dass ich da weggezogen bin. Ich wollte gerade sagen, du bist ja nun keine Betroffene gewesen, aber letztendlich bist du auch sehr betroffen gewesen, weil du das gesehen und erlebt, miterlebt hast. Was hat es mit dir getan? Es hat zum Beispiel damit getan, ich hatte eine Eigentumswohnung. Die habe ich für ein Apfel und Ei verkauft, damit ich da wegkam. Weil du wegkamst, weil du die Erinnerung nicht haben wolltest. Richtig. Das heißt, du hast finanziell einen Verlust durch diese Geschichte gemacht. Absolut, ja. Wie ist es seelisch? Wie geht es dir heute seelisch? Ja, nicht gut, ne? Aber ich sehe es teilweise noch. Mhm. Nicht mehr so schlimm. Also ich hatte gehofft, durch den Umzug und wenn der Prozess zu Ende ist, dass ich mit abschließen kann. Mhm. Hast du bestimmte Dinge vor Augen? Hast du das Gesicht der Frau vor Augen oder hast du noch was Besonderes? Ja. Wie sah das Gesicht aus? An dem Abend, nein. Der hat sie weggedreht und so, aber so habe ich sie vor Augen. Ach so, natürlich, ja, das ja. Ja. Mhm. Und die Frau hat auch nicht geschrien draußen mehr, als sie dann draußen im... Nur vorneweg eben, dass sie geschrien hat, dann hau doch ab. Mhm. Aber nach den Messerstichen dann nicht mehr? Nein. Mhm. Also sie hat eben zwischendurch, also danach gellend geschrien, aber nach dem Messerstichen nicht mehr, nein. Der Psychologe vor Gericht hat gesagt, und dieser Satz, der war wohl das, was er nicht aufgrund seiner Kindheit nicht verarbeiten konnte, das mit dem Hau doch ab, weil sie wollte auch den Hund mitnehmen. Im Endeffekt ging es nur um diesen Hund. Ach, der Hund war so wichtig, weil sie den Hund mitnehmen wollte. Ja. Ja. Petra, ich danke dir für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Kann ich dir vielleicht noch die Hilfe meines Psychologen anbieten? Möchtest du das? Ja, gerne. Gut, dann ruft der Henning dich gleich zurück. Ich danke dir vielmals und wünsche dir alles Gute, Petra. Dankeschön. Wir melden uns gleich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zu unserem Thema am helllichten Tag. Was habt ihr am helllichten Tag schon gesehen, erlebt? Oder was habt ihr vielleicht am helllichten Tage schon am eigenen Leibe erfahren müssen? und wollt mit mir darüber reden, dann geht das unter der bekannten Telefonnummer oder mailt uns domian@wdr.de. Kurzer Hinweis zwischendurch, morgen sind wir natürlich nicht da, morgen ist Feiertag. Wir sind wieder mit dieser Sendung erst in der Nacht von Freitag auf Samstag hier. Weiter geht's mit Ulla. Ulla ist 37. Guten Morgen, Ulla. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Ulla. Als allererstes ein ganz großes Kompliment zu eurem neuen Hintergrund. Ah, gefällt's dir? Super, klasse. Das ist schön. Es gab ja am Anfang viel Kritik wegen des kalten blauen Lichtes, was wir auch so gesehen haben. Ich finde es einfach viel wärmer, viel schöner. Ich bin schon viele Jahre Fan deiner Sendung. Ja. So gefällt es mir einfach besser. Das ist ja toll. Ich hoffe, dass den meisten anderen das dann auch genauso gefällt und dann bleibt das jetzt auch so. Hoffentlich, ja, genau. So, liebe Ulla, du hast dich zum Thema gemeldet, am helllichten Tag. Am helllichten Tag. Mir ist am helllichten Tag in einem Augustsommer 2003 was ganz, ganz Verrücktes passiert, was man eigentlich so kaum erzählen kann, ohne ganz schnell in die Psycho-Ecke abgeschoben zu werden. Nun bin ich aber sehr gespannt. Ich muss ein bisschen länger ausholen. Mein Vater war, also ich bin adoptiert, ich habe meinen Papa geliebt. Mhm. Hm? Also den Adoptionsvater. Genau, das war mein Papa, ich habe keinen anderen. Der war im letzten Jahr seines Lebens, also von 2002 auf 2003, sehr krank, manisch-depressiv. Und hat auch in der Manie, ist er noch Auto gefahren, hat so Dinge gemacht, die man einfach nicht mehr tun durfte unter den Medikamenten, hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht mit Personenschaden, wäre körperlich nie wieder fit geworden, war aber organisch kerngesund. Und dann hat er sich im April 2003, 3 Wochen vor der Erstkommunion meines Sohnes, das Leben genommen. Eine Katastrophe für die Familie und für dich. Es war ganz, ganz schlimm. Er hat es zu Hause gemacht. Wie hat er hat sich erhängt. Er hat es aber richtig gemacht. Ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Er hat sich, glaube ich, die klassische Hangman-Fraktur zugezogen. Ist nicht erstickt, sondern hat sich wirklich das Genick gebrochen. Ja, also er ist runtergestürzt irgendwie und vom Seil aufgefangen worden. Genau. Ja. Meine erste Reaktion war natürlich, ich war gar nicht traurig, ich war so wütend, dass er uns das jetzt angetan hat. So, dann, und die Wut, die habe ich ganz lange mit mir getragen. Wir haben die Erstkommunion trotzdem groß gefeiert. Das ging. Das war, mein Sohn hat seinen Opa geliebt. Ja. Und dem Kind dann auch noch das große Fest zu nehmen, das wäre ja stimmt. Eine fürchterliche Bestrafung gewesen, für was, wofür er überhaupt nichts konnte. Jetzt bin ich gespannt, was im August passiert ist. Ja, es war dann so, ich hatte Frühdienst, ich bin Krankenschwester und habe mich nach einem Frühdienst im Wohnzimmer aufs Sofa gelegt. Es war ein super schöner, sonniger Tag. Und das war so eine Art, ich habe nicht geschlafen. Ich war aber auch nicht ganz wach. Ja. Und dann war mein Papa hier. In deinem Zimmer? Der war hier bei mir. Ich habe ihn kommen gehört. Ich habe seine Schritte auch sofort erkannt. Ich habe einen Holzboden. Und Domian, so verrückt das klingt, ich wusste zu jedem Zeitpunkt auch, was draußen passiert. Wie ändert sich das Sonnenlicht? Singen die Vögel? Fährt ein Auto vorbei? Du warst nicht im Schlafen. Ich war nicht im Schlaf. Du warst in einem Trance-ähnlichen Zustand? So mag man es bezeichnen. Dann kam dein Vater kam in die Wohnung, du hast es gehört. Er kam zu mir ins Haus. Hast du ihn angeschaut? Ich habe ihn angeschaut, ich konnte ihn auch riechen. Was für einen Gesichtsausdruck hatte er? Wie immer. Wie immer. Mhm. Er hat sich dann auf das Sofa, ich hatte das große Sofa, auf dem ich gelegen habe, und ich habe mich auch nicht aufgesetzt. Er hat sich auf das kleinere, auf den Zweisitzer gesetzt. Und dann haben wir geredet. Weit über eine Stunde lang. Über was habt ihr geredet? Ich habe ihm meine Wut geschildert. Er hat mir erklärt, warum es für ihn einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Hat er dich überzeugt? Ja. Gibt es einen zentralen Satz, der dich überzeugt hat? Ja, ich wollte so nicht mehr leben. das Leben wäre für mich nicht mehr lebenswert gewesen. Und das konntest du so akzeptieren? Das kann ich zu 2000% so akzeptieren. Und dann hattest du auch nicht mehr das Gefühl, dass er dir oder euch etwas Schlimmes angetan hat? Wir haben auch noch über seinen Enkel gesprochen. Was hat er dazu gesagt? Dass es ihm unendlich leid tut, aber dass für ihn einfach der Zeitpunkt gekommen war, wo er nicht weiter leiden wollte. Wie habt ihr euch verabschiedet? Wir haben nur geredet. Ich hätte ihn gerne angefasst, das ging aber in dieser Situation eben nicht. Hast du es versucht? Nein. Nein. Ich habe ihn weggehen gehört. Er ist dann irgendwann aufgestanden? Und wir haben geredet, er ist irgendwann aufgestanden. Ich konnte ihn auch weggehen sehen, ich konnte ihn auch weggehen hören. Mhm. Aber ich habe die Haustür nicht zufallen gehört. Mhm. Hat er dir ein Wort des Abschiedes gesagt? Ja, er hat mir gesagt, dass er mich wahnsinnig lieb hat. Und dass er immer bei uns sein wird. Das geht ja jetzt sehr nahe, ne? Ich habe schon viele Jahre deswegen nicht mehr geweint. Aber für mich war das einfach ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Du konntest da deine... Wir konnten nochmal aufräumen. Ja, und du konntest deinen Vater verstehen und du konntest ihm verzeihen. Es gab auch noch so 2-3 ungeklärte Dinge in unserem gemeinsamen Leben. Mhm. Ich bin halt eine adoptierte Tochter. Mhm. Und er hat manchmal die Grenzen nicht so verstanden zwischen Tochter und junger, vielleicht halbwegs attraktiver Frau. Und hat mich auch ein paar Mal berührt oder so. Aber mehr ist nicht passiert. Oder? Es hat gereicht, um mir ein ganz schlimmes Trauma, mit dem ich auch bis heute zu kämpfen habe, zu bescheren. Auch darüber haben wir geredet. Ich habe ihm Vorwürfe gemacht und er hat versucht, sich zu entschuldigen. Ist die Entschuldigung ihm gelungen? Sowas kann man nicht wirklich entschuldigen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war es ein sehr versöhnliches Gespräch. Mhm. Und dann konnte ich ihn gehen lassen. Mhm. Und danach habe ich lange, lange nicht mehr von ihm geträumt. Dann war es für mich einfach abgeschlossen. Jetzt hast du mir das so real und realistisch erzählt. Und du bist eine rationale Frau. Ja. Glaubst du, dass dein Vater wirklich aus einer anderen Welt zu dir getreten ist? Ja. Man könnte jetzt sagen, vielleicht war es ein Dialog, den du in dir geführt hast. Das glaube ich nicht. Nein. Ich konnte ihn sehen, ich konnte ihn hören, ich konnte ihn riechen. Das heißt, du hast... Ich bin ganz sicher, dass er wirklich so, ich konnte ihn sehen mit seinen Jakko-Formschuhen. Ich bin ganz sicher, dass er wirklich hier war. Das war nichts. Hast du das in der Familie erzählt? Ich habe das bis jetzt nur ganz engen Freunden erzählt, weil jeder andere... sofort die Männer mit der engen Jacke anrufen würde. Wie? Das heißt, du hast es deinem Partner nicht erzählt? Nein. Du hast es deinem Sohn nicht erzählt? Nein. Du hast es deiner Mutter... Meine Kinder oder mein Sohn weiß sowieso erst seit vergangenem Jahr, dass der Opa Suizid begangen hat. Ach so, ihr habt erzählt, dass er gestorben ist damals. Er ist friedlich im Sessel eingeschlafen. Und die Mutter, lebt die noch? Ja. Und der hast du das auch nicht erzählt? Mit der kann ich darüber nicht reden. Wie kommt das? Ich habe mit seinem Suizid Frieden gemacht. Meine Mutter liest noch jeden Tag, der ist 2003 gestorben, in seinen Tagebüchern. Sein Arbeitszimmer ist unverändert. Der könnte heute wiederkommen, der könnte anfangen zu arbeiten. Könntest du ihr vielleicht helfen, wenn du ihr das erzählen würdest? Nein. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Er hat damals auch gar keinen Brief oder so was hinterlassen? Nein. Der war manisch-depressiv und hat sich in dieser ganz klassischen Phase, wo die Manie die Depression überholt, erhängt. Mhm. Aber es war sicherlich kein wirklich rationales Vorgehen. Ich finde das eine beeindruckende Geschichte, die du uns erzählt hast, Ulla, am helllichten Tage. Und ich finde, niemand kann darüber urteilen, was das ist, Ich möchte auch gar nicht, dass darüber irgendjemand urteilt. Genau. Für mich ist es einfach völlig real. Ja, ne, was mich so sehr, sehr beeindruckt und was ich sehr respektiere, ist, dass du es so empfunden hast, wie du es empfunden hast und welche Wirkung das hat. Ja. Das ist, zählt für mich und das insofern war es ein gutes Erlebnis. Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen wir alle nichts wissen. Ja, das glaube ich auch. Und vielleicht sind die, die wir lieb haben, gar nicht so weit weg. Danke dir für das Vertrauen, dass du hier angerufen hast, wenn du so wenigen Menschen bisher erzählt hast, oder? Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja. Tolles Erlebnis und ich danke dir nochmals und alles Gute wünsche ich. Dankeschön, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.30 Uhr und ich möchte euch nochmal auf unsere große Auktion oder Versteigerung hinweisen des Moderationsstuhls. Mein alter Moderationsstuhl aus dem alten Studio wird versteigert auf eBay, Stichwort Moderationsstuhl Domian. Wir sind immer noch bei über 4.000 Euro. Ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen mehr würde, denn das Geld, der Erlös, kommt einer sehr guten Sache zugute, finde ich, nämlich dem Dr. Mildred Scheel-Haus hier in Köln. Das ist die Palliativstation der Universitätsklinik, also die Station für sterbende und todkranke Menschen. Die Mitarbeiter dort, die Ärzte und die Krankenschwestern und Pfleger leisten vorbildlichste Arbeit, eine ganz wichtige Arbeit. Und es fehlt natürlich wie immer bei wichtigen Dingen in der Gesellschaft am Geld. Die Station soll modernisiert werden, soll erweitert werden. Die öffentlichen Gelder fließen nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Ich bin der Station sehr verbunden. Daher freuen wir uns natürlich auf einen guten Erlös. Also, eBay, Moderationsstuhl Domian. Die Versteigerung läuft noch bis übermorgen. Das heißt, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 13:30 endet die Versteigerung. Ich würde auch sehr gerne eine persönliche Übergabe mit dem Höchstbietenden dann hier arrangieren lassen in Köln. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich möchte noch einen Hinweis an die Fake-Bieter sagen. Die Fake-Bieter werden vom Westdeutschen Rundfunk rechtlich belangt. Also das bitte ich euch zu berücksichtigen. Ja, also Moderationsstuhl Domian zugunsten Mildred Scheel-Haus, Dr. Mildred Scheel-Haus. Aktion läuft noch jetzt auch über den Feiertag bis übermorgen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und naja, vielleicht kommt doch noch ein bisschen was zusammen und wir können dann irgendwann einen guten Scheck dem Mildred Scheel-Haus übergeben. So, meine Lieben, jetzt machen wir weiter mit der Sendung. Und die Sendung heute Nacht heißt Am helllichten Tag. Ich möchte gerne mit euch über Ereignisse sprechen und Erlebnisse, die ihr hattet am helllichten Tag, die ungewöhnlich sind, die spektakulär sind, die vielleicht gruselig sind, die traurig sind. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Nathalie ist hier. Nathalie ist 50. Guten Morgen, Nathalie. Hallo, Domian. Hallo, Nathalie. Jetzt bleibt mir gerade mal die Luft weg, weil bei dem... du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Richtig. Und zwar der erste Anrufer, der erzählt hat, wie er gesehen hat, wie jemand umgebracht wurde, hat bei mir ganz viel wieder hochgebracht. Ja. Mein damaliger Mann hat mich mit 23 versucht zu erwürgen. Mhm. Und das war auch am helllichten Tag. Und ich habe auch in der Öffentlichkeit um Hilfe geschrien. Wo? Aber es war keiner da. Wo ist das passiert damals? Es ist passiert, ich hatte ihn sehr überstürzt geheiratet, aus einer Trotzsituation heraus. Ich war damals nicht sehr erwachsen. Mhm. Ich hatte ihn geheiratet und kurz nach der Heirat kam heraus, dass er mich mit allem belogen hatte. Also er war vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung. Ja. Er hat nicht gearbeitet, er hatte kein Geld und ich hatte damals Sozialpädagogik studiert. Und bin dann nachts Taxi gefahren, um die Miete und so weiter zu sichern. Da wir verheiratet waren, war das natürlich auch sein Wohnsitz. Mhm. Und er hatte definitiv ein Drogen- und Alkoholproblem. Mhm. Und ich bin nach einer 12-Stunden-Schicht vom Taxifahren nach Hause gekommen. Und Ja, er war nicht da und ich telefonierte mit einer Freundin und ich habe ihr gesagt, ich kann nicht mehr. Das war schon 4 Wochen nach der Hochzeit. Schon nach 4 Wochen hast du gesagt, ich kann nicht mehr. Ja, weil nach 3 Wochen stand der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Mhm. Die hatten endlich wieder eine ladungsfähige Adresse und hat mir erzählt, was da so alles im Argen liegt. Um wie viel Uhr bist du an diesem Abend nach Hause gekommen? Um 8. Abends, so gegen 8 morgens. Uhr. Ah, morgens. Morgens, so. Ich hatte die Nachttaxi gefahren. Ich hatte die ganzen Betrunkenen nach Hause gefahren. Also, und er war nicht da? Und er war nicht da. Wie und als ich weiter? Telefonierte, kam er. Mhm. Und ich hörte mich gerade noch sagen, ich kann nicht mehr, ich mag dieses Arschloch nicht mehr. Er hatte mich vorher schon geschlagen und es war alles sehr, sehr schlimm gewesen. Und ich habe den Hörer aufgelegt, als ich ihn gehört habe. Und er kam und sagte zu mir, komm mal mit. Und zog mich hoch. Ich saß in so einem Schaukelstuhl und er zog mich hoch und schlug mich ins Gesicht, zerrte mich ins Bad und legte mir die Hände um den Hals und fing an, mich zu würgen und ich sah mich im Spiegel und ja, und dann bin ich ohnmächtig geworden und als ich wieder klar wurde. Also er hat dich so stark gewürgt, dass du schon das Bewusstsein verloren hast. Ich habe das Bewusstsein verloren. Im Badezimmer. Im Badezimmer, ja. Und ich bin dann wieder klar geworden und da saß er auf mir und hatte mit den Beinen so meine Arme runtergedrückt. Ja, ja. Und ich habe dann angefangen zu lügen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn unendlich liebe und dass ich ihn natürlich nie verlassen würde. Und dann habe ich ihn gebeten, mir eine Zigarette zu holen. Mhm. Weil meine Hoffnung war, die Zigaretten lagen in der Küche und das Bad war so, dass ich über das Schlafzimmer auf die Terrasse hätte rauslaufen können. Mhm. Und er ging in die Küche und in dem Moment lief ich los und riss die Terrassentür auf und sprang über meine Terrasse auf das war ein Garagendach. Und dieses Garagendach war halt durch so Wellpappe abgedeckt. Wie groß war der Abstand? Wie tief war das? 5-6 Meter. Doch so viel, 5-6 Meter. Also über die Terrasse und dann ging es 2 Meter runter. Mhm. Und dann bin ich mit dem Fuß hängen geblieben, weil ich bin durch diesen Aufprall, habe ich das Garagendach kaputt gemacht. Mm, mm. Und ich habe geschrien und geschrien. Es war ein Dorf. Und das müssen dann ja andere Leute gehört haben. Sie haben es nicht. Sie haben es nicht. Im Prozess wurden alle Nachbarn befragt und sie haben gesagt, sie haben es nicht gehört. Also jetzt sehe ich dich da auf dem Garagendach liegen, der Fuß ist eingeklemmt, du bist in Todesangst und schreist. Jetzt ich schreie und er kommt. Er kommt. Und er beugt sich über mich und knallt meinen Kopf immer wieder auf dieses Garagendach und zerrt mich dann an den Haaren wieder rein. Er war ja jetzt nicht runtergesprungen. Wie kam er überhaupt da an dich dran? Er ist nachgesprungen. Er ist nachgesprungen. Und hat dich zurückgezogen? Ja, und er schreit ins Schlafzimmer. Entschuldige, es ist so weit weg. Aber ja, aber das ist mir völlig klar. Das ist ja ein es ist so eigentlich so weit weg. Es war so ein. Also der hat das dann geschafft, sich wieder nach oben zu katapultieren irgendwie. Er hat mich einfach an den Haaren gezogen und ich habe aufgegeben. Und dich hinterher dann? So. Er hat mich hinterher gezerrt und hat mich dann geschlagen und im Schlafzimmer weitergeschlagen und weitergewirkt. Und ich habe dann nur versucht zu reden. Ich hab irgendwie geredet und geredet. Und was ich dann noch weiß, war, dass er gesagt hat, zieh dich aus. Und dann ist eine ganz große Lücke und ich weiß, ich bin nackt. Und ich rede mit ihm weiter und sag ihm, dass ich ihn liebe und dass ich ihn natürlich nie verlassen würde. Mhm. Niemals, niemals. Das heißt, der Mann hat dich vergewaltigt währenddessen? Das weiß ich nicht. Das ist auch im Prozess keine Frage gewesen, weil. Mhm. Und dann habe ich ihn gebeten und dann war auf einmal ganz ruhig. Er war. Nach der ganzen Sache war er ganz ruhig und ich habe dann gesagt, ich werde dich nie verlassen, aber ich muss jetzt einkaufen gehen. Verrückt, ne, was man da sagt. Ja, und er hat gesagt, klar, geh einkaufen. Unglaublich. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und habe meinen Hund noch mitgenommen. Ich hatte so Angst um meinen Hund. Und er hat dich dann ins Auto steigen lassen? Und er hat mir an der Tür gewinkt und hat gesagt, du kommst doch wieder. Ist doch unglaublich. Und da habe ich gesagt, natürlich komme ich wieder. Bist du dann zur Polizei gefahren? Ich bin zu Freunden gefahren und die haben die Polizei gerufen. und die Polizei hat gesagt, sie könnten gar nichts machen. Nein, es war falsch. Entschuldigung, ich bin jetzt im Falsch. Also ich bin zu Freunden gefahren und die haben mich ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und im Krankenhaus haben sie festgestellt, dass ich Hämatome hatte am Hals. Mhm. Und durch das Aufknallen auf das Garagendach am Kopf. Ja, ja. Und dann sind wir zur Polizei gefahren und die Polizei hat mich gefragt, sie wollen doch ihren Mann nicht anzeigen. Das tut man nicht. Das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her. Ja. Das hat man damals so gesagt. Ja, das hat man gesagt. Ich hoffe, du hast gesagt, ja, ich will ihn aber doch anzeigen. Ja, aber sie haben die Anzeige nicht aufgenommen. Und ich bin dann mit meinen Freunden zurückgefahren zu ihnen nach Hause und habe dann die Polizei, die gar nicht zuständig war, in Bad Neuenahr angerufen. Das war Bad Neuenahr damals. Also ich habe woanders gewohnt, aber ich habe die andere Polizeistation. Und sie haben sich zumindest angehört. Und dann haben sie mich zurückgerufen und haben gesagt, gegen ihn liegt doch ein Haftbefehl vor. Das wusste ich gar nicht. Gegen diesen Mann? Gegen diesen Mann. Das war ja dann dein Glück. Das heißt, dann haben die dich ernst genommen. Sie haben mich ernst genommen. Und sie sind gekommen und haben sich den Schlüssel geholt von mir, weil er noch in der Wohnung war. Und dann riefen sie zurück und haben gesagt, der Schlüssel passt nicht. Und ich habe gesagt, doch, seine steckt von innen. Und sie sind dann in die Wohnung eingebrochen. Du warst währenddessen noch bei den Freunden. Ich war bei den Freunden, ja. Mhm. Und sie sind in die Wohnung eingebrochen und er hatte angeblich Medikamente genommen. Sie haben ihn mit ins Krankenhaus genommen. Also er war in der Wohnung drin? Er war in der Wohnung drin, ja. Mach mal. Und für mich war einfach dann so, das Krankenhaus hatte mich entlassen und ich war bei den Freunden und er war weg und irgendwann musste ich ja nach Hause und dann war da dieses Loch im Fenster und... Und du musstest allein in der Wohnung sein? Und dann bin ich durchgeknallt umher. Was hast du gemacht? Ich habe jemanden angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und was ist dann geschehen? Er hat mich ins Krankenhaus gebracht und da hat man einen schweren Schock festgestellt. Mein Gott, Nathalie, was hast du da mitgemacht? Das ist ja wie in einem schlimmsten Kriminalfilm. Ist ja wie im schlimmsten Kriminalfilm. Es ist halt so bös gewesen, weil. Sag mir mal, was dieser Mann bekommen hat dafür. 1,5 Jahre auf Bewährung. Weil es schon so lange her war. Er hat 4 Jahre jeglichen Prozess platzen lassen. 4 Jahre. 4 Jahre, das heißt, im Krankenhaus, meine Eltern waren im Urlaub gewesen in Spanien und ich habe sie angerufen und habe gesagt, bitte komm sofort zurück, bitte. Das heißt, was ich mir frage, du hast 4 Jahre auf diesen Prozess warten müssen quasi? Ja. Dann entweder hat er versucht, sich umzubringen oder... Hattest du in diesen 4 Jahren Angst, dieser Mann würde dir nochmal was antun wollen? Er hat gegenüber gewohnt, er hat sich gegenüber in der Wohnung eingemietet. Das ist ja Horror, das ist ja absoluter Horror. Ich habe ihn jeden Tag gesehen. Das ist ja absoluter Horror. Aber er hat dann in diesen 4 Jahren dich in Ruhe gelassen? Ja, er hatte ja ein Verbot, er durfte sich mir nicht mehr als 50 Meter nähern, aber er hat gegenüber gewohnt. Das ist ja unfassbar. Und dann, als meine Eltern dann kamen aus Spanien, sie haben sofort alles eingepackt und sind gefahren und dann haben sie festgestellt, dass in ihrer Wohnung eingebrochen wurde. Er wusste nicht, dass ich im Krankenhaus lag. Mhm. Man hatte ihn wegen festem Wohnsitz am gleichen Abend entlassen. Der feste Wohnsitz war meine Wohnung, meine, in die er eingezogen ist. Und er hat bei deinen Eltern eingebrochen und hat geklaut? Und gehofft, dass ich da komme und hat die Dienstwaffe meines Vaters geklaut, ja. Ist dein Vater Polizist gewesen? Nein, Bundeswehr, aber hatte eine Waffe. Boah, Nathalie, das ist ja eine Geschichte. Und dann haben wir ihn 4 Jahre versucht, vor Gericht zu kriegen. 4 Jahre. Er hatte dann meine Münzsammlung gestohlen und Gold von meiner Mama und Besteck und so. Und das haben wir dann gefunden. Das lag 500 Meter von der Wohnung meiner Eltern entfernt. Wir haben nicht weit voneinander gelebt. Nur 500 Meter. Und auf dem Weg zwischen der Wohnung und meiner Wohnung wurde es dann gefunden in der Plastiktüte. Es war alles kaputt und nach 4 Jahren hat dann der blöde Arsch von Richter entschlossen, sie hätten ihn normalerweise verurteilt, aber da das schon 4 Jahre her ist, nur auf Bewährung. Und meine Eltern und ich sind essen gegangen nach dem Prozess, weil ich so fertig bin. Und dieses Arschloch ist uns nachgekommen in dasselbe Restaurant und hat da sein Bier getrunken. Nathalie, ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Ich merke, das sind 30 Jahre her und du bist völlig aufgewühlt, was jeder Mensch auf der Welt verstehen kann. Nee, ich bin jetzt wieder ganz ruhig. Nee. Weil, weißt du, das Problem ist einfach, es ist weg. Normalerweise natürlich. Ist es weg. Dennoch möchte ich, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte mit dir spricht. Einverstanden? Okay. Danke für dein Vertrauen, dass du angerufen hast. War ich jetzt sehr außer mir? Nein, das ist völlig in Ordnung. Wenn man so etwas erlebt hat, werden die meisten von uns außer sich, auch wenn man das im Nachhinein nach so vielen Jahren nochmal erzählt. Du hast ja wahnsinnige existenzielle Angst gehabt und Todesangst gehabt. Das ist völlig nachvollziehbar. Ich war bitte, also nicht verrückt jetzt am Telefon. Nein, keine Sorge. Das ist ja nett, dass du darüber nachdenkst. Es kommt nur ganz selten hoch, aber wenn es hochkommt, dann ist es einfach. Und die Geschichte von dem Ersten, wo er erzählt hat. Klar, da hatte ich das dran erinnert. Das ist mir völlig klar. Da kam alles wieder. Ja, ja, ich verstehe. Das war so wie ein Vulkan. Normalerweise denke ich da gar nicht mehr dran. Pass auf, jetzt wirst du gut nachversorgt von meinem Psychologen, von dem Henning. Das ist super lieb. Der ruft dich an, du legst bitte auf. Mach ich. Alles Gute, meine Liebe. Danke. Tschüss. So, am helllichten Tag. Unser Thema heute Nacht, Eva, 40 Jahre alt. Guten Morgen, Eva. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Hallo, Eva. Domian. Schön, dass du da bist. Ja, danke. So. Ja, ich rufe an wegen helligen Tag. Mhm. Vor 12 Jahren bin ich wieder erwacht worden aus dem Koma. Am helllichten Tag? Am helllichten Tag, nach ja. Nach wie langer Zeit? Ich habe anderthalb Jahre gelegen. Anderthalb Jahre im Koma ja. gelegen? Sehr schwer sogar, ja. Weswegen lagst du so lange im Koma? Ich hatte eine Lungenembolie bekommen durch eine Schwangerschaft. Also ich hatte Drillinge im Körper gehabt. Ja. Und die Drillinge sind auch geboren vor dem Koma. Die sind wohl auf? Ja, nein, bis auf zwei Kinder. Die sind also während der Geburt verstorben. Ach so. Mhm. Ja, also ich bin dann also in Koma reingekommen durch diese Lungenembolie. Also man hatte mir nach der Geburt quasi im Wachraum, wo ich dann wieder da war, haben sie mir dann also gesagt gehabt, ja, die Kinder sind wohl auf. Das habe ich auch noch mitbekommen. Mhm. Und ja, es war sehr schwer für mich, also das zu akzeptieren, dass die beiden dann also auch verstorben waren. Und ich hatte dann auch meine Sauerstoffschwäche. Also, aber Moment, die haben dir doch zuerst gesagt, die sind wohl auf, die Kinder. Ja, aber die wollten mich beruhigen. Und dann habe ich auch gefragt gehabt, weil ich ja die Kinder ja nicht gesehen hatte. Mhm. Und ich wollte die Kinder gerne sehen. Aber ich war auch selber geschwächt durch diese Transfer auch, also von dem Schnitt her und weil ich auch in der Narkose auch erwacht worden bin. Das heißt aber, bevor du in das Koma gefallen bist, hast du erfahren, dass zwei Kinder tot sind? Ja, ich habe es dann erfahren. Aber da gibt es keinen Zusammenhang, dass die Embolie ausgelöst wurde durch diesen Schock? Das war ein Tag vorher, weil ich war ja also sozusagen 4 Tage vorher in ein Krankenhaus reingekommen und hatte dann also Frühwehen bekommen, wegen der Drillinge, ist klar. Mhm. Und wir hatten ja eigentlich noch bis Silvester noch Zeit gehabt. Nein, ich meine, dass diese Embolie passiert ist. Ist in der Zeit passiert. Nee, ich meine, also ich hatte eine Erkältung gehabt, also eine verschleppte Erkältung. Und durch diese Erkältung hat sich das entwickelt, nach und nach. Mhm. Okay, so ich meinte jetzt, das hat nichts mit dem Trauerschock zu tun. Dass du erfahren hast, zwei Kinder sind tot und dass dann die Embolie dadurch ausgelöst wurde. Das kann man nicht so sagen. Nein, also die hatten ja gesagt gehabt, also es war ja schon drinne gewesen, weil wie gesagt, ich hatte ja auch, wo ich vor 4 Tagen dann da kam, dass ich also auch noch einen Husten und einen Schnupfen noch hatte. Also das hat man auch gehört und dann habe ich auch also keine Medikation natürlich dafür auch nicht bekommen, wegen der Kinder. So, dann bist du anderthalb Jahre hast du im Koma gelegen. Ja, sehr schwer. Sehr schwer? Sehr schwer habe ich gelegen, ja. Was heißt sehr schwer? Also man musste mich dann 4-mal beleben. Mhm. Also da hatte man gedacht gehabt, ich würde überhaupt nicht mehr aufstehen. Mhm. Da hat man mich dann immer wieder reanimiert und hat man dann auch versucht, immer wieder Atmungswege immer wieder auf 100% und weil ich ja diese Atmung ja auch nicht selber mehr hinkriege. Ja. Hattest du während dieser Zeit oder kannst du dich erinnern an so etwas wie, was die Menschen immer als Nahtoderlebnis bezeichnen? Ja, das habe ich. Was hast du erlebt? Was hast du gesehen? Ich habe also sozusagen am Anfang war es sehr warm. Also richtig warm wie ein Feuer. Musst du dir vorstellen, wie ein Feuerball. Mhm. Kann ich mir also sozusagen quasi vorstellen. Beziehungsweise habe ich auch so gespürt und auch gesehen. Mhm. Und das war eine ganz, ganz lange Zeit. Also es war immer sehr warm und Zwischenzeit bin ich auch wach geworden. Also ich habe auch die Menschen gehört, ich habe auch die Menschen gesehen. Aber du bist nicht wirklich wach geworden? Nein. Also medizinisch bist du nicht wach geworden? In Delirium gewesen, durch die Medikation, ist klar. Aber man hatte mir das auch bestätigt, dass ich wach war. So, also dann bist du nach anderthalb Jahren wieder erwacht, am helllichten Tag, wie es dann zu unserem Thema passt. Ja. Und was war da? Ich hatte das Glück gehabt, am helllichten Tag also eine Schwester zu sehen, die also quasi bei mir gerade war und gestanden hatte und hatte dann also mir Fieber gemessen. Mhm. Und ich war auch, ich hatte anscheinend Fieber gehabt oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann erwacht und wollte dann also quasi so wie normal aufstehen. Mhm. Also das ist so wie wenn man geschlafen hat, steht man auf. Aber das geht natürlich nicht. Das geht nicht, weil ich an die Medikation dran hange und an die Schläuche. Und die Muskulatur ja auch völlig erschlafft war. Erstens mal das, aber die Kraft habe ich gehabt. Die hättest du gehabt? Die Kraft hatte ich gehabt, um also quasi den Körper habe ich nach oben gemacht. Also das habe ich geschafft. Hast du denn, du hast in dem Moment nicht verstanden, was mit dir los ist und war? Gar nichts. Also ich habe mich rumgeschaut und habe gedacht, wo bist du gelandet? Was ist passiert? Ich habe mir erstmal meinen Körper überhaupt alles angeschaut. Ich dachte, wie siehst du denn aus? Wusstest du, dass du bist? Nein. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich hieß. Ich wusste gar nicht mehr, wie alt ich war. Ich wusste auch nicht, dass ich Kinder hatte. Also ich musste von vorne anfangen. Ich musste also sprechen lernen. Ach, das ging auch nicht. Gar nichts mehr. Also ich musste auch still bleiben, ich durfte nichts sagen. Mhm. Also ich musste auch erste Tropfen sozusagen auf die Lippen bekommen, also weil ich tierischen Durst hatte, durch diese Sache, also an Medikation und solche Sachen alle, du hast ja gar nichts mehr getrunken, du hast ja nur noch durch die Schläuche quasi die Medikation bekommen. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder zumindest so weit zur Besinnung kamst, dass du wusstest, wer du bist, dass du Kinder hast, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat und so weiter? Also ich habe also eine Psychotherapie mitmachen müssen. Und das war über insgesamt also ja gute 3 Jahre. Drei Jahre hat das gedauert? Ja. Das heißt, Moment. Genau, man hat dich erstmal körperlich wiederhergestellt, du musstest laufen lernen. Laufen lernen, sprechen lernen, ich musste Gedächtnisse wieder aufspringen lassen. Also quasi, was ich früher gemacht habe, also was ich früher erlebt habe. Genau. Also alles wieder aufarbeiten, sozusagen ich frag mal eben nochmal. Computer. Ja, genau. Ja. Nur mal so zum Verstehen, wie lange hat es gedauert, bis du so körperlich wieder, dass du gehen konntest durch den Krankenhausflur? Das habe ich also insgesamt gute 7 Jahre gebraucht. 7 Jahre? Ja, und ich bin heute immer noch dabei. Das heißt, du bist immer noch geschädigt durch dieses Koma? Ja, richtig. Und du hast, jetzt halte ich nochmal fest, das ist ja unglaublich, du hast 3 Jahre gebraucht, um zu kapieren, zu verstehen, wer bin ich, was für eine Vergangenheit habe ich. Ja, genau. Weißt, jetzt sind 12 Jahre vergangen, sagst du, ne? Mhm. Weißt du heute alles über dein Leben, was früher passiert ist, was man so... Nicht. Auch nicht mehr. Aber dann war dein Kind, das ein Kind hat ja Gott sei Dank überlebt. Ja. Das hat er dann gar nicht viel am Anfang von seiner Mama mitbekommen. Doch, also die hatten dafür gesorgt gehabt, also dass sie gestillt haben in der Zeit. Also die sollten, weil ich ja nicht geraucht habe in der Zeit, also die hatten ja getestet, glaube ich, wie sie das mir so gesagt hatten. Und die hatten dann also sozusagen Milch abgepumpt, aber auch Milchwärme und auch Brustwärme hatten sie dann spüren lassen. Also so, dass er dann also Nuckelfähigkeit und das alles auch bekam. Hast du denn das Kind, als du dann wach geworden warst und wir ein bisschen zur Besinnung kamst, hast du das Kind annehmen können als dein Kind? Am Anfang war es mir sehr, sehr schwer. Also ich war auch sehr überfordert. Mhm. Also es ging gar nicht. Also ich hatte an dem ersten Tag, wo ich dann ihn also füttern durfte und auch sehen durfte, ich bin dann auch mit dem Rollstuhl dann auch hingefahren. Also drei Schwestern mussten mich also quasi festhalten, weil ich ja kein Gleichgewicht mhm. hatte. Das heißt, also ich schwankte immer hin und her wie ein Besoffenen quasi. Ne? Was für eine dramatische Geschichte. Und was für eine, was für eine tapfere Frau du bist, dass du dich dann wieder so hochgerappelt hast und aufgerappelt hast. Das ist ja, ja sensationell. Das Traurige ist ja dabei, in der Zwischenzeit sind ja auch meine Kinder weggenommen worden. Und zwar auf die bestialische Art und Weise. Also die Gerichte haben mich... Kinder? Gab es noch andere Kinder? Ja, beurteilt. Kinder? Also meine anderen beiden Kinder sind ja auch dann weggekommen worden. Also die sind dann auch weggenommen worden. Ich war ja dann also nicht in der Lage, mit den Kindern irgendwie klarzukommen. Dann hatten sie mir die Kinder dann eiskalt weggenommen und das Gericht sagte mir ja, nach 4 Monaten wollen wir mal sehen, wie es ihnen geht. Und dann wollen wir doch mal entscheiden, wann sie dann... Ich ahne schon, dass das eine wahnsinnig lange und dramatische Geschichte ist. Es war eine lange, dramatische Zeit. Kann man sagen, dass jetzt so alles den Umständen entsprechend gut ist? Nee, gar nicht. Also die Gerichte sagen mir immer noch, also sie sind nicht in der Lage. Sie sind da so... auf unserer Meinung unterm Niveau. Mhm. Das heißt, also die machen mich regelrecht fertig. Wo sind die Kinder denn jetzt? Ja, die sind getrennt. Also die leben in Münster teilweise, mhm. haben Münster. Das sagt mir, wie weit entfernt von dir? Von mir, ich wohne in Richtung Köln, Lohma. Mhm. Mhm. Ja, und... das ist das. Also ich darf hast du keinen Kontakt zu den Kindern? Ja, der Leon, den habe ich im Moment, seit letztes Jahr konnte ich im Moment nicht, weil ich vom Gesundheitlichen her wieder geschwächt war und musste mich dann also quasi aufpäppeln und ich hatte auch entzündete Augen und entzündete... Könntest du denn rein theoretisch dich um die Kinder kümmern, von dir aus gesehen? Hättest du die Kraft dazu? Also mit Hilfe, ja. Was aber ist man denn, nimmt mir was? Die Hilfe nicht. Mir gibt mir keiner die Hilfe. Das ist das Problem. Also was ich habe alle Behörden gefragt. Was ist denn mit deinem Partner? Mein Partner, den habe ich ja jetzt erst seit letztem Jahr neu kennengelernt. Ich meine den Vater von den Kindern. Der lebt nicht mehr. Der lebt nicht mehr? Nein, der hatte Krebs. Mhm. Und der lebt leider nicht mehr. Er hatte Gesichtskrebs. Und er ist dann also in der Zeit auch verstorben, wo ich dann mich also aufgepäppelt hatte in den Jahren. Ich muss gerade nochmal so manchmal innehalten und denken, du bist 40 Jahre alt und was hast du für ein Schicksal? Was hast du mitgemacht? Ach, ich habe schon Schicksale hinter mir. Also ich bin von klein auf sozusagen in Heime, von einem Heim zu einem anderen Heim, Pflegeeltern, die mich dann also auch quasi vergewaltigt haben, geprügelt haben. Also ich habe schon einiges hinter mir. Also dann wieder ins Heim rein und musste dann also quasi das Rest des Lebens dann also quasi leben bleiben. Also irgendwie versuchen, meine Gestalt zu leben. Ja, und dann habe ich versucht, trotz alledem nicht bösartig zu leben, sondern versucht, positiv zu leben. Mhm. Aber es hat nicht hinten und vorne nicht geklappt. Also die Heime... Dann frag, also echt quasi ruiniert, ne? Ja. Und dadurch... Aber du hast jetzt wieder einen Partner, sagst du, das ist ja schon mal ganz schön. Ja, seit einem Jahr. Liebe Eva, danke für deinen Anruf. Von Herzen... Ja, Domian, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das geschafft habe, dich auch mal zu erreichen. Ja. Was ich auch sehr positiv finde, das Rosa steht dir ausgezeichnet. Das Rosa hätte mir... Das ist schon eine weitere schöne Rückmeldung. Freut mich. Ja, danke, danke. Gerne, gerne. Und ich hoffe, dass du auch das mit deinem Stuhl wunderbar hinkriegst, weil ich habe das ja erfahren, dass dein Stuhl da irgendwie missbraucht worden ist. Ja, wir hoffen, dass... Das finde ich ja sehr, sehr schade. Dass alles gut läuft. Und eBay hat uns auch sehr gute Unterstützung zugesagt. Liebe Eva, ich danke dir vielmals und wünsche dir von Herzen alles Gute, dass sich das Leben doch noch weiter zum Positiven entwickelt für dich. Ja, drück mir die Daumen, das tue ich von Herzen. Dass ich das also irgendwann mal mit dem Gericht dann auch mal das schaffen kann, dass ich da irgendwie positive Hilfe kriegen kann. Alles Gute, Eva, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Tschüss. Ciao. Bis dann, danke, tschüss. In der Technik, heute Nacht Patricia Unger. Morgen sind wir nicht da, morgen ist Feiertag. Und wir melden uns wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und eine gute und schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.